بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage 133 von den 20 Fragen und Antworten in der Aqida. Hier geht es darum, dass wir glauben, dass die Gläubigen, dass die Muslime, die Gläubigen an ihren Herren, Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits sehen werden. Und die Islamleugner, diejenigen, die den Islam verleugnet haben, jegliche Art von Islam, von Adam a.s. bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dazu einfach mal ein Video nochmal anschauen, was bedeutet Islam, damit man das versteht, dass wir daran glauben, dass wir sie, dass die Gläubigen sie sehen würden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen machen, und dass die Islamleugner eben Allah subhanahu wa ta'ala niemals zu Gesicht bekommen werden. Dann bringt hier Beweise. Er sagt, die einen Gesichter werden an jedem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Und er sagt, für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste und noch mehr. Ihre Gesichter werden von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradieses und sie werden darin bleiben. Und sie sagen, ja, für sie gibt es darin Gutes und noch mehr. Und noch mehr deuten sie darauf hin, dass es das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Obwohl es in dieser Sache natürlich Meinungsverschiedenheit gibt bezüglich diesem Vers, beziehungsweise dem Wort noch mehr bedeutet es das Sehen Allahs oder etwas anderes. Aber es gibt genug Gelehrte, die ja eben gesagt haben, dass damit das Sehen von Allah gemeint ist. Und dann sagt er weiter, sie werden von ihrem Herrn an jedem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Also sie werden Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen. Damit sind die Islamleugner gemeint. Und dann sagt der Jabir ibn Abdullah berichtet, wir befanden uns bei dem Gesandten Allahs und wir sahen, wie er in der Nacht zum 14. dem Vollmond zuschaut und sagte, mit Sicherheit werdet ihr euren Herrn so deutlich sehen, wie ihr diesen Mond seht, ohne dass ihr beim Anblick Zweifel hegt. Wenn ihr euch an die Verrichtung des Gebetes vor der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang nicht hindern lassen könnt, also tut es. Also hier geht es darum, dass die Leute sich versammelt haben, eine Mondnacht, sehen sie den Mond, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, so wie ihr jetzt den Mond seht, alle zusammen, ohne euch zusammen zu engen, ohne zu drängen, so seht ihr, werdet ihr Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag sehen. Und er sagt ja, Verrichtung des Gebets, so ein Aufgang, so ein Untergang, hier ist natürlich Dua gemacht, die Adhkar morgens und abends, ja, nicht ein bestimmtes Gebet. Das ist ja vielleicht ein bisschen schlecht übersetzt. Es heißt zwar Salah, aber Salah ist ja wörtlich als Dua zu sehen. Seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wie ihr diesen Mond seht, bedeutet wie euer Sehen des Mondes. Das ist ein Gleichnis zwischen dem Sehen und dem Sehen und nicht ein Gleichnis zwischen dem Gesehenen und dem Gesehenen. Ja, das bringt natürlich der Autor, weil viele das immer verwechseln. Die sagen, ja, wird dann Allah subhanahu wie der Mond sein. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, so wie ihr seht den Mond, so werdet ihr auch sehen Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, hier geht es natürlich um das Sehen. Aber trotzdem haben das einige Sekten natürlich ausgenutzt und gesagt, nee, hier ist natürlich Al-Mar'i, das was gesehen wird, und versucht die Sachen zu verdrehen und zu verändern. Und haben dann versucht natürlich, andere haben dann gesagt, nee, der Hadith ist dann nicht authentisch, wenn es so kommt und. Aber wir nehmen das so, wie es kommt, Alhamdulillah, ohne irgendwelche Sachen zu verdrehen. Das ist jetzt bezüglich das Sehen und geht dann auf andere Sachen ein, das wir ein bisschen überspringen, das kann man nachlesen, inshallah. Hier bringt er wieder und noch mehr in Bezug auf die Hadithe. Keineswegs, ihr werdet von ihm an jedem Tag abgeschirmt, das haben wir schon erwähnt. Das ist bezüglich dem Sehen, ja, das sind so die wichtigsten Hadithe, was wir haben. Es gibt natürlich genug Hadithe, die überliefert wurden, die darauf hindeuten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Es genügt auch ein einziger Hadith, ein einziger Koranvers, dass die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag sehen werden. Und genauso auch der Hadith, wenn die Gläubigen im Paradies sind und dann zu ihnen gesagt wird, habt ihr nun alles? Die sagen dann, ja, was sollen wir noch haben? Dann würden die Engel sagen, ihr habt noch ein Treffen bei Allah subhanahu wa ta'ala, wo euch noch mehr gibt, deswegen dieses Meer. Und dann werden sie sich, die ganzen Paradiesbewohner, an einem bestimmten Platz versammeln. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen letzten Schleier lösen. Und subhan al-Malik, subhan al-Malik, subhan al-Malik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglichen. Das wird die beste Ni'ma sein, die es gibt. Und viele haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich seinem Diener im Paradies nicht zeigen würde, dann wären die Paradiesbewohner traurig. Obwohl es keine Trauer eigentlich im Paradies gibt, subhan al-Malik. Das ist natürlich das Beste, was ein Diener bekommen kann, dass er seinen Herrn sehen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich das Schönste, was jemals jemand gesehen hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala es uns und euch ermöglichen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.